Welt. Menschen auf weißer Kaiser, die die Macht fällt. Mein Hesel ist wohl Herrscher, bin ich immer da. Sondern kam nur an die Macht, ich wusste nur Verrat. Tata durch den weißen Mann, Tata durch den reichen Mann. Hochsteuern, wenig Lohn, ich wohne für dein Land. Schiffe fallen, Menschen bluten, Fälle sterben in den Brand. Voller Wut und voller Hass, wir setzen im Gesicht. Kämpfen für die eigene Freiheit, durch die Toten nicht. Tata durch den weißen Mann, Tata durch den reichen Mann. Irgendwann und irgendwo in der dritten Welt. Dein Fett auf weißer Kaiser, in die Macht gefällt. Mein Handy für den größten Herrscher, bin ich immer stark. Doch ich kam nur an die Macht, ich wollte nur Verrat. Schaut euch den weißen Mann, schaut euch den reichen Mann. Wo steuern sie den Klon, die Tonnen für dein Land. Fallen Menschen bluten, denn das immer den Brand. Voller Wut und voller Hass, entsetzt im Gesicht. Kämpfer für die eigene Freiheit, frisst den Tod nicht. Tatarischen weißen Mann, tatarischen reichen Mann.